Fritz Live. Noob und Nerd. Das total verrückte Ferienabenteuer. Globetrotter, Roffelkopter. Dennis. U-Boot. Boah, voll cool, so ein U-Boot. Ich darf doch nicht aus dem Fenster gucken, dann muss ich pipi. Oh, ich habe aus dem Fenster geguckt. Ich hasse U-Boote. Die erinnern mich an die mega schwere Stelle bei Indiana Jones and the Fate of Atlantis. Kann das sein, dass deine ganze Lebenserfahrung nur auf Indiana Jones and the Fate of Atlantis basiert? Ja. Ei, ei, Jungs. Ei, ei, Leutnant Sie. Ein Objekt auf dem Radar. Sie, was könnte das sein? Laut Echolot ist es ein Bing, Bing, Bing. Klingt nach einem Wasser-Pokémon. Guck dir doch mal durch das Paris Hilton. Periskop. Nee, das ist doch ihre Schwester. Alter! Ach, das ist ein ganz besonderer Tag. Wir sind 40.000 Meilen unter dem Meer und... Fuck, wir haben Klopapier vergessen. Wir sind 40.000 Meilen unter dem Meer und haben kein Klopapier. Schlimmer kann es nicht kommen. Wer kommt denn da? Ja, guten Tag. Mein Name heißt Dennis. Was machst du hier? Ja, was denn, du Otto? Ich bin falsch eingestiegen. Ich wollte eigentlich mit dem 715er Bus fahren hier nach Hürth-Knapp, sagst du, ne? Ja, der konnte mich nur alle 7 Stunden. Jetzt kann's wirklich nicht mehr schlimmer kommen. Boah, ey, voll übertrieben heiß hier, ne? Kann das sein? Ich mach mal Fenster auf. Achtung, Achtung, wir haben ein Leck. Jedes Mitglied der Besatzung in Alarmbereitschaft. Ah. Warum lachst du? Der hat Leck gesagt und Mitglied. Einfach so. Ja, verstehe ich nicht. Noob und Nerd. Auch im Netz. 1live.de